Kapitel 10. Jetzt sind wir frei. Wir sind frei! Rufen der Großvater und Werner als erstes, als sie am nächsten Morgen zu uns kommen. Ich bin nach Altdorf gekommen, weil ich euch nach eurem Treffen fragen wollte, sagt Vater. Ja, sagt Großvater. Wir haben uns auf dem Rütli getroffen, auf einer Wiese in der Mitte zwischen Schwitz, Uri und Unterwalden. Wir wollen ein Volk sein, haben wir gesagt. Das hieß, wir müssen uns gegen diesen und gegen jeden Tyrannen wehren. Wir selbst, Mann für Mann, jeder von uns. Und das haben wir dort geschworen, für alle Zeit. Dann sind wir zu Gesslers Burg gegangen. Gessler war schon tot und der Kampf hat nicht lange gedauert. Denn ohne Gessler wollten die Soldaten nicht kämpfen. Jetzt gehen wir nach Altdorf. Auch dort hat es einen Aufstand gegeben. Und die Leute fragen nach dir. Natürlich. Alle wollen jetzt meinen Vater sehen. Mein Vater ist groß und stark. Mein Vater ist ein Held. Alle zusammen gehen wir nach Altdorf. Vater, Mutter, meine beiden Brüder, Werner und ich. Die Leute dort feiern. Sie singen, musizieren und tanzen auf der Straße. Ich sehe mich um. Wo sind die Soldaten? Frage ich. Die haben wir weggeschickt. Nach Hause, erklärt mir Werner. Da kommen Männer auf uns zu. Einer hat etwas in der Hand. Einen Hut. Den Hut. Ins Feuer mit dem Hut des Kaisers, rufen sie. Das ist das Symbol der Tyrannei. Aber nein, sagt mein Vater. Den heben wir auf, damit die Generationen nach uns nicht vergessen, was hier geschehen ist. Bravo, du hast recht. Einer kommt näher. Du bist doch Wilhelm Tell, oder? Ja, der bin ich, sagt mein Vater. Leute, Tell ist hier. Plötzlich stehen viele Leute um uns herum. Männer, Frauen und Kinder. Sie klatschen und rufen immer wieder. Es lebe Tell, unser Held! Er lebe hoch! Hoch! Mein Vater sagt nichts und lächelt. Ich lächle auch. Mein Vater ist ein starker und mutiger Mann. Der mutigste von allen. Und der beste Schütze aller vier Kantone. Aber er spricht nicht viel. Mein Land ist jetzt frei.